Zur Verurteilung der nuklearen Drohungen der USA gegenüber der DVK veröffentlichten der Generalverband der China-Koreaner, der Verband der koreanischen Unternehmer in China und die Gebietsgesellschaft Liaoning des Generalverbandes der China-Koreaner am 22. und 23. Juni jeweils eine Erklärung. Und die Gebietsgesellschaft Mittel- und Südchina des Generalverbandes der China-Koreaner eine Stellungnahme ihres Sprechers. Der stellvertretende Vorsitzende des Generalverbandes der China-Koreaner, Cha Sang-bo, gab am 24. Juni eine Stellungnahme ab und forderte darin die USA zur sofortigen Zurückziehung ihrer Truppen aus Südkorea auf.